Am Muttertag lassen wir sie hochleben. Einmal im Jahr. Dabei sind Mütter großartige Frauen, deren Leistung gar nicht genug gewürdigt werden kann. In der schwarzen Stunde auf King FM dreht sich heute alles um diese wunderbaren Geschöpfe. Was sie bewegt, was wir ihnen verdanken. Ich freue mich auf gute Gespräche mit Ihnen zum Thema Mütter. Am Mikrofon Klaus Kelle. Bei uns geht es heute Abend weiter um wunderbare Geschöpfe, die wir alle Mutter nennen. Und ich freue mich auf meine nächste Gesprächspartnerin und die heißt Anne Eickmeier. Guten Abend, Frau Eickmeier. Hallo, guten Abend, Herr Kelle. Ja, wie halten Sie es mit den Müttern? Haben Sie schöne Erinnerungen an Ihre Kinderzeit? Absolut, nur die allerbesten. Ich glaube, dass meine Mutter die beste Mutter der Welt war. Oh, das ist ein hoher Anspruch. Da wollen wir aber mal hören, woran das liegt. Das lag ganz schlichtweg an ihrer Erziehung, an ihrer Präsenz während meiner Kindheit, dass sie immer ansprechbar war für mich, dass sie immer greifbar war und dass sie mich ganz, ganz viele wunderbare Dinge gelehrt hat. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel lehrte sie mich Respekt vor allen Lebewesen. Das lag sicherlich darin begründet, dass wir eine Gärtnerei und einen landwirtschaftlichen Betrieb hatten und dass da natürlich Natur und Tiere immer im Vordergrund standen. Ja, aber was ist das Spezifische jetzt? Ich meine, Vater kann ja auch sagen, man muss Respekt vor Geschöpfen haben. Ganz bestimmt, aber das Spezifische war natürlich, dass meine Mutter immer da war, dass sie in unserem Betrieb mitgearbeitet hat und deshalb für uns Kinder immer greifbar war. Ja, nun ist es ja vielfach so in Familien, dass man auch sagt, Töchter haben eher einen Bezug zum Vater und die Jungs haben eher einen Bezug zur Mutter. Aber bei Ihnen klingt das so, als sei, ich sag mal, wenn man das überhaupt so unterscheiden kann bei Eltern, als sei Mama die wichtigste gewesen. Das war sie ganz sicherlich, Herr Kelle, denn wie soll ich das zum Ausdruck bringen? Ich glaube, mein Vater kam noch aus dieser alten Generation, wo man nicht so ganz viel für Emotionen und Gefühle zuständig war. Und das machte dann doch eher die Mutter. Und deshalb kommt sicherlich diese intensive Bindung zustande. Ja. Also war so ein bisschen vielleicht so die klassische Aufteilung, der Papa die Respektsperson, ja, der auch mal schimpfen konnte. Ja. Und die Mama, die einen in den Arm nimmt. Absolut, absolut. Und die aber auch mit sehr viel Strenge und Liebe gleichzeitig erzogen hat, so würde ich das ausdrücken wollen. Und hat sich das, ich meine, in der Kinderzeit ist das klar, aber wenn man dann größer wird und der Schule fertig, wenn man das Leben selbst in die Hand nimmt, hat sich das dann irgendwie bewahrt oder ist es jetzt mehr so, man zieht sich mal hin und wieder und gut? Nein, also das hat sich ganz, ganz doll bewahrt. Meine Mutter ist leider schon 28 Jahre tot. Ja. Aber trotzdem vergeht eigentlich keine Woche, wo ich mich nicht dabei ertappe, an Dinge zu denken, die sie mir mit auf den Weg gegeben hat. Sei es, wie man eine Mehlschwitze macht oder sei es, wie man respektvoll mit anderen Mitmenschen umgeht, dass ich so auch Kundenresonanz im Laden habe, wo die Leute sagen, sie erinnern mich so unheimlich an ihre Mutter, die war auch immer so nett und hatte immer Zeit für ein Gespräch, ein persönliches Gespräch so mit dem Kunden. Und das ist einfach das, was es so immer wieder ausmacht und immer wieder an die Mutter denken lässt. Erleben Sie auch so Situationen heute in Ihrem Leben, wo Sie manchmal denken, da hat die Mama damals aber auch recht gehabt? Absolut. Da gibt es so, so viele Beispiele, die man da immer wieder nennen kann. Meine Mutter sagte zum Beispiel immer, lass dich nie so schnell vor einen Karren spannen. Du weißt nicht, ob du ihn mal selber irgendwann alleine ziehen musst. Ja, das ist ein kluger Satz, keine Frage. Gibt es so vielleicht, wenn Sie zurückdenken an Ihre Kindheit, irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Dinge, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben sind, weil sie vielleicht immer wieder war, also ich sag mal, der Apfelkuchen, ja, das ganze Haus nach Apfelkuchen riecht oder so. Also so einfach schöne, emotionale Dinge. Die verbindet man natürlich, hoffe ich, haben alle Hörer solche Momente, an die sie sich erinnern können. Ich habe da massenhaft Momente, dass man manchmal wirklich die Weincreme-Rolle, die sie immer zubereitet hat, auf der Zunge schmeckt und solche Sehnsucht danach hat, die nochmal essen zu können oder so. Ja. Das sind natürlich solche Dinge. Und das hat mich meine Mutter auch wirklich gelehrt, zu kochen, zu backen. Und all diese Liebe zu diesen Dingen habe ich auch gelernt. Und ich habe selber leider keine Familie. Ich lebe in einer Wohngemeinschaft. Und doch ist unser Tisch immer gedeckt und voll mit vielen Freunden und manchmal auch fremden Menschen. Manchmal kommt ein Lieferant und bei uns gibt es immer gebackenen Kuchen, selbstgebackenen Kuchen und es ist immer irgendeine Suppe auf dem Feuer. Also aha, das habe ich ganz sicherlich von meiner Mutter auch gelernt, dass man Leute willkommen heißt und dass die schönsten Gespräche sicherlich immer in der Küche stattfinden. Das ist sehr schön. Man kann sich das richtig vorstellen. Das muss unglaublich gemütlich bei Ihnen sein. Liebe Frau Eickmeier, vielen Dank für das Gespräch. Das war ja eine wahre Liebeserklärung an Ihre Mutter. Und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Kelle. Viel Erfolg mit Ihrer Sendung. Danke, tschüss. Gute, tschüss. You're the sweetest song that I can sing. Oh, baby. Yes, I need you, baby. Wir reden heute Abend über die wunderbaren Frauen, die wir Mütter nennen. Und am Telefon ist jetzt Adi Potschus. Guten Abend, Herr Potschus. Guten Abend. Ja, wie ist denn Ihr Verhältnis zu den Müttern der Welt und Ihrer eigenen vor allen Dingen? Na, zu meiner Mutter im Besonderen ist es mal gut, mal schlecht. Aber ich denke, dass es durchaus eigentlich ein gutes Verhältnis ist, natürlich mit Höhen und Tiefen. Mhm. Aber über die Jahre, jetzt mittlerweile 32, hat meine Mutter eigentlich immer sehr viel für mich getan. Ja, können Sie es so ein bisschen erzählen? Was heißt für mich getan? Also klar, sie hat dafür gesorgt, dass sie immer gut gekämmt aus dem Haus gehen, morgens früher als Schüler und so weiter. Aber kann man so irgendwie Sachen sagen, die sie ihm quasi fürs Leben mitgegeben hat? Naja, was mir besonders bei meiner Mutter aufgefallen ist, dass sie immer die Familie, also ich habe noch einen Bruder, auch einen Vater, zusammengehalten hat. Also von klein auf sozusagen, als wir, ich und mein Bruder klein waren, hat sie dafür gesorgt, eben wie gesagt, dass man pünktlich zur Schule geht, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir Werte mitkriegen fürs Leben. Aber auch jetzt später, als wir jugendlich waren, als wir erwachsen waren, hat sie immer so dafür gesorgt, dass die Familie als Einheit bestehen bleibt. Sie war immer so der Fixpunkt. Ja. Und also so zum Beispiel, dass man sagt, man trifft sich mal sonntags zum Essen oder man feiert Weihnachten gemeinsam oder so? Ja, na gut, das ist ja an für sich selbstverständlich, aber auch so trotzdem innerfamiliärer Zusammenhalt. Also natürlich einerseits, dass man sich sonntags trifft, ja, dieses Ritual gibt es auch natürlich, aber eben auch ein emotionaler Zusammenhalt als Familien. Wenn es manchmal schwierige Zeiten zum Beispiel waren, konnte man sich immer auf die Mutter verlassen. Und das ist, denke ich, auch ein Wert, den unsere Mutter uns mitgegeben hat. Ja, nun ist das ja in vielen Familien so, wenn die Kinder quasi aus dem Haus gehen, also Schulabschluss gemacht haben, Beruf lernen, studieren, irgendwas, dass dann man zwar irgendwie den Kontakt hält, aber dass das Verhältnis nicht mehr so innig ist. Haben Sie das geschafft, das jetzt, Sie haben gesagt, sind 32, über die Zeit zu retten? Also oder anders, wenn Sie jetzt irgendwelche Sorgen, Probleme oder sonst was haben, gehen Sie dann auch nochmal zu Ihrer Mutter und sagen, Mama, wir müssen reden? Ja, das tue ich auch noch, ja. Das kommt nach wie vor. Passiert es manchmal auch vielleicht schon fast ein bisschen zu oft, dass sich so die Mutter auch so ein bisschen von allen fühlt, als würden die Leute mit allen Sorgen zu ihr kommen. Aber das hängt auch einfach damit zusammen, dass man sich ihr immer anvertrauen kann, sozusagen. Und dass sie ja immer für einen da ist sozusagen. Also insofern, das passiert heute noch genauso wie früher. Können Sie so aus Ihrer Jugend und Kindheit sagen, so ein bisschen, wie die Aufteilung war? Was bedeutete die Mutter für Sie und was der Vater? Also wie unterschied sich das? Naja, es war so, dass die Mutter eigentlich rund um die Uhr für einen da war. Der Vater, es war noch so ein relativ klassisches Familienmodell, hat natürlich gearbeitet. Meine Mutter hat dann auch später gearbeitet, aber halbtags nur und früher am Anfang gar nicht. Und sie war eigentlich immer so für einen da. Und der Vater natürlich auch, aber häufig auch am Wochenende, dass man dann mit dem Vater oder mit der ganzen Familie was gemacht hat oder zum Sport gegangen ist. Aber mit der Mutter so diesen ritualisierten Tagesablauf hatte, Hausaufgaben gemacht hat, über Dinge gesprochen hat, Probleme, Sorgen. Und mit dem Vater, an den konnte man sich natürlich auch wenden, klar. Aber die Mutter war eben immer da, wenn der Vater auch arbeiten war. Also insofern war das schon so eine etwas klassische Aufteilung. Wenn Sie sich so erinnern an die früheren Zeiten, wer war denn bei Ihnen zu Hause der Strengere? War das eher der Vater oder eher die Mutter? Ja, das war an für sich schon eher der Vater. Zur Mutter ist man dann mehr gekommen, wenn man mal Mist gebaut hat oder es Probleme gab, dann war doch schon die Mutter eher der Ansprechpartner. Und mit Sorgen oder wenn es Sachen zum Ausbügeln gab, dann war es hier immer die Mutter der erste Ansprechpartner. Ja, das ist so wahrscheinlich bei vielen von uns so. Ich habe eben, als Sie das erzählt haben, auch assoziiert mit Sünden aus meiner Vergangenheit. Da war es dann schon besser, eher zur Mutter zu gehen. Ja. Das war Adi Putschus. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, danke ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Abend sind weiter diese wunderbaren Geschöpfe, die wir Mütter nennen. Und eine davon habe ich jetzt am Telefon und die heißt Kiki Ragotzky. Guten Abend, Frau Ragotzky. Guten Abend, Herr Kelle. Ja, Sie sind Mutter, ja? Ich bin Mutter von 3 Kindern, sehr stolze Mutter von einer 12-jährigen, einer 10-jährigen Tochter und eines morgen 9-jährigen Sohnes. 12, 10 und 9, das ist ja ein Alter, da ist die Mutter noch besonders gefragt, oder? Ja, in der Tat. Also ich kann mich nicht über mangelnde Aufmerksamkeit beklagen. Können Sie mal sagen, wie so ein normaler Tagesablauf aussieht da bei Ihnen? Ich stehe um 6.15 Uhr auf und wecke dann meine Kinder. Dann mache ich den Frühstück und schmiere die Schulbrote. Und um 7.10 Uhr machen wir uns dann auf den Weg in die Schule. Da wir ein bisschen außerhalb wohnen und keine richtigen Schulen vor Ort haben, muss ich meine Kinder immer fahren. Beziehungsweise solange der Jüngste noch in der Grundschule ist, fahre ich sie. Dann fahren wir in die Schule. Irgendwann kommen die Kinder nach Hause. Die Mädchen etwas später, weil sie schon Nachmittagsunterricht haben. Und dann kümmere ich mich um meine Kinder. Dann werden Hausaufgaben gemeinsam gemacht, wenn sie die Hilfe brauchen und haben wollen. Ich fahre sie zu irgendwelchen Sportaktivitäten oder sie fahren da selber hin und ich gucke mal zu. Wir kümmern uns hier gemeinsam um Haus und Hund und haben so ein richtiges Familienleben, wie man es heutzutage oftmals nur noch aus dem Bilderbuch kennt. Und kennen Sie das auch so aus Ihrer eigenen Jugend und Kindheit? War das auch so heile Welt? Naja, heile Welt will ich jetzt mal nicht sagen, denn meine eigene Kindheit war leider durch den frühen Tod meines Vaters sehr geprägt, der nämlich völlig unerwartet an einem Herzinfarkt starb, als ich 4 war. Oh. Und deshalb kann ich selber auch nur das hohe Lied auf Mütter, ganz speziell auf meine eigene Mutter, singen, denn meine Mutter war, als sie Witwe wurde, 32 und sie hat es geschafft, meine 5 Jahre ältere Schwester und mich wirklich alleine großzuziehen unter nicht immer ganz einfachen Umständen, weil ihr einfach die Unterstützung fehlte. Und sie hat es perfekt gemacht und ich muss sagen, Mütter, besonders meine, sind was ganz Tolles. Ja, das finde ich auch. Ich weiß nicht, ob die Frage zu persönlich ist, aber ich stelle sie trotzdem mal. Hatten Sie denn, wenn Sie noch so klein waren, als Ihr Vater gestorben ist, hatten Sie zwischendurch auch mal das Gefühl, irgendwas zu vermissen? Irgendwas, was man jetzt so an Eigenschaften besonders dem Vater zuschreibt? Also wir haben jetzt eben ein paar Anrufer schon gehabt, die gesagt haben, bei uns zu Hause, die Mutter war die Liebevolle und Papa war so der Strenge, der auch mal gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Fehlt Ihnen sowas? Sagen wir mal so, mir hat es während meiner Kindheit nicht gefehlt. So im Nachhinein denke ich, wenn ich meinen eigenen Mann sehe, wie er mit unseren Kindern umgeht, dass ich es sicherlich sehr genossen hätte, einen Vater zu haben. Das hat aber weniger was mit der Disziplinierung zu tun der Kinder, dass meine Mutter als wirklich preußisches Vollblut, muss ich sagen, aus konservativer Familie stammt, hat sie das auch ganz gut hingekriegt. Also das hat mir nicht gefehlt. Das sind so Sachen, die man in der Retrospektive erst sieht, dass da was anderes noch hätte eine Rolle spielen können und dass man das vielleicht auch ganz schön gefunden hätte. Ja, können Sie aus jetzt Ihrem Erleben mal sagen, was so die wesentlichen Dinge sind, die sich unterscheiden, auch wie die Kinder auf Sie zu gehen als Mutter und auf den Vater? Ja, das ist ganz einfach. Das ist leider auch ganz klischeebehaftet. Was heißt leider? Das ist ganz klassisch. Die Kinder kommen vor allen Dingen zu mir, wenn sie Mut und Zuspruch brauchen, wenn sie kuscheln wollen, wenn sie mir irgendwas erzählen möchten, was nicht gut gelaufen ist, aber auch ihre Freude mit mir teilen möchten. Für die eher emotionalen Dinge kommen sie gerne zu mir. Und für alles andere kommen sie sehr gerne zum Vater. Unser Sohn vor allen Dingen, wenn der Fußball spielen will. Das ist nun überhaupt nicht meine Baustelle. Fußball ist ein wichtiger Aspekt im Leben. Ganz wichtig. Der kann die Bundesliga-Tabelle hoch und runter aufsagen und findet das ganz toll. Mein Mann kommt aus Hamburg. Jetzt zittern die beiden immer zusammen um das Schicksal des HSV. Ja. Solche Sachen, da ist mein Mann Ansprechpartner. Bei allem, wo es ein bisschen wilder zugeht und aber das ist ja, ich sag mal, wer ist denn im Zweifel mal der Strengere? Also so das, wie Sie das jetzt erzählen, ist im Endeffekt bei uns auch so. Meine Frau sagt immer, ich bin zuständig für Ordnung, Schule und Krankheiten und mein Mann ist zuständig für Pommes, Fernsehen und Fußball. Aber wer erzieht? Wer sagt den Kindern auch mal, hier Freunde, jetzt mal aufräumen und mal ordentlich benehmen? Das tun wir beide, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich versuchen die Kinder immer, uns gegeneinander auszuspielen. Am Wochenende, wenn die Kinder zu mir kommen und sagen, dürfen wir bitte noch ein Eis haben? Dann sage ich, nein, jetzt gibt's keins, ihr hattet schon genügend Süßzeug. Und dann gehen sie natürlich zu meinem Mann und denken, er hat's nicht mitbekommen. Aber mein Mann ist nicht blöd und wir haben uns auch abgesprochen. Und dann sagt er, was hat denn Mami zu dem Thema gesagt? Die habt ihr bestimmt schon gefragt. Also wir haben von Anfang an ganz klar vereinbart, dass wir versuchen, am selben Strang zu ziehen. Natürlich korrigiert der eine den anderen auch mal ein bisschen. Wenn ich jetzt sehe, dass mein Mann vielleicht eine Entscheidung fällt, die Kinder zu hart behandelt im Sinne von, nein, ihr dürft jetzt nicht mehr draußen auf der Straße spielen, es ist zu spät, dann sage ich, es ist doch Wochenende, nun bitte. Das sage ich aber nicht vor den Kindern, dann sage ich das, wenn die Kinder schon den Raum verlassen haben. Also wir korrigieren uns schon gegenseitig, aber wir haben uns fest vorgenommen, das durchzuziehen, dass wir möglichst dieselben erzieherischen Entscheidungen treffen. Ja, Sie klingen so, wenn Sie erzählen aus Ihrem Leben und aus Ihrem Dasein als Mutter, ja, was soll ich sagen, so richtig zufrieden irgendwie, so richtig in sich selber ruhend. Nun ist es ja in unserer Gesellschaft heute so, dass Frauen, die sagen, ich kümmere mich jetzt mal ein paar Jahre nur um die Kinder, wenig Wertschätzung, insbesondere von Medien und Politik erfahren. Ärgert Sie das eigentlich, wenn irgendjemand Frauen wie Sie als Heimchen am Herd bezeichnet? Das ärgert mich wahnsinnig. Denn wir Mütter, die wir uns um unsere Kinder kümmern, leisten einen unglaublich wertvollen Beitrag für diese Gesellschaft. Und ohne uns wird es in der kommenden Generation ganz übel aussehen. Denn Kinder brauchen den Einfluss von Müttern, von Eltern allgemein, aber vor allen Dingen auch von Müttern, wenn sie noch ganz klein sind. Es ist infam zu sagen, dass mal ein Heimchen am Herd ist und im Zweifelsfalle den ganzen Tag nur Tee trinken, zu Hause sitzt und sich um nichts kümmert. Mutter sein ist harte Arbeit. Man muss immer für die Kinder da sein, man muss die Kinder versorgen, man muss die Kinder im Zweifelsfalle durch die Gegend fahren, man muss dafür sorgen, dass sie was zu essen, was zu trinken und einen funktionierenden Haushalt im Hintergrund haben. Das ist viel und vor allen Dingen die Erziehungsarbeit kann man und darf man nicht unterschätzen. Das fängt in den ersten Lebensjahren damit an, dass man versucht, den Kindern möglichst schnell gewisse Dinge beizubringen, die einem am Herzen liegen und das wird mit steigendem Alter nur intensiver, indem man sich eben auch um die schulische Ausbildung kümmert. Ich bin nun beileibe keine Helikoptermutter, die der Meinung ist, dass die Kinder Chinesisch und weiß nicht, was alles lernen müssen. Und am besten in der Grundschule schon. Ja, sondern einfach nur das ganz Normale, dass man das Beste für seine Kinder möchte. Das ist auch schon sehr intensiv. Ja, Mutter sein ist ein harter Job, aber einer, der glücklich macht. Das war Kiki Ragotzky. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für auch dieses engagierte Plädoyer. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auch. Danke, Herr Kelle. Tschüss. Tschüss. Ja, es ist Muttertag und wir reden über Mütter heute Abend. Und meine nächste Gesprächspartnerin ist jetzt in der Leitung und die heißt Andrea Heck. Guten Abend, Frau Heck. Ja, guten Abend, Herr Kelle. Ja, sind Sie selber Mutter? Ja, ich bin Mutter von 3 Kindern. Aber dann fragen wir, wie alt die sind? Die Kinder sind 11. Fast 13 und 16 Jahre alt. Und so als, ich sag jetzt mal, aus der Sicht einer Mutter, ist das eher anstrengend oder ist das eher erfrischend, wenn man Kinder hat? Ja. Das kann man jetzt schlecht sagen, ist anstrengend. Denn Muttersein ist wunderbar. Und natürlich, es ist erfrischend und schön, aber das trägt auch sehr viel Verantwortung. Ich glaube, jede Mutter, die jetzt gerade hört, weiß genau, was ich meine. Das ist auch ein Job und das ist nicht immer einfach, aber es ist immer schön. War denn das in Ihrer Lebensplanung auch so vorgesehen, dass Sie mehrere Kinder haben? Ah, Jein. Also ich hatte als Studentin, ich bin Juristin, als ich in der Uni war, das war für mich klar, irgendwann mal werde ich Mutter. Mhm. Damals habe ich gedacht, ach, erst irgendwie, wenn ich fertig bin und Karriere gemacht habe, dann werde ich Kinder bekommen. Aber dann traf mich die Liebe meines Lebens und das war relativ schnell für mich klar, ich möchte Mutter sein. Ja. Und das war natürlich ja ganz spontan und das war auch gut so, dass ich da nicht so lange überlegt habe, denn die Kinder sind ein Riesengeschenk und deshalb bin ich ja dankbar, dass ich Mutter sein darf. Es ist ja bei vielen Frauen so, glaubt man jedenfalls den Veröffentlichungen, dass sie, wenn sie Kinder haben und haben eine Zeit, einen Haushalt und so weiter, auch den dringenden, das dringende Bedürfnis haben, sich wieder beruflich zu verwirklichen oder wieder irgendwas anders zu machen, außer Haushalt oder bei Kleinkindern Windel wechseln oder so. Haben Sie dies auch mal so verspürt? Sicherlich ab und zu, gerade als die Kinder klein waren. Das ist sehr körperlich anstrengend. Und man denkt, oh Gott, es wäre manchmal echt schön, einfach nur sich hinzusetzen, einfach andere Tätigkeiten zu tun, im Büro, wie auch immer. Mhm. Aber das ist ganz schnell wieder weg, wenn ich merke, dass ich mit den Menschen arbeiten darf, die ich liebe. Ja, haben Sie so ein paar Basics, wo Sie sagen, so ich möchte als Mutter das und das und das meinen Kindern mitgeben? Also was so, ich sag mal, das speziell Mütterliche, was man seinen Kindern mit auf den Lebensweg gibt? Oh ja, ich glaube, das Allerwichtigste für uns Mütter ist zu wissen, dass wir die Menschen sind, die Liebe weitergeben an den Kindern. Und diese Bindung. Und die ist ja ganz wichtig. Also für uns Mutter, egal wie anstrengend das ist, mit den Kindern zu sein, und manchmal ist es wirklich anstrengend, dass wir uns immer bewusst sind, ja, es ist eine würdevolle Aufgabe und die Kinder lernen von uns, was es bedeutet, Mensch zu sein. Was es bedeutet, vielleicht in der Zukunft auch glücklich zu werden. Diese Gefühlsebene ist ganz wichtig und das können nur Eltern geben und vor allem Mütter. Was unterscheidet Mütter und Väter da? Können Väter das nicht genauso machen? Ach, sicherlich können Väter das auch. Nur dieses Mütterliche, dieses, was manche bezeichnen als Bauchgefühl, dass wir manchmal unsere Kinder erkennen, einfach nur beim Schauen in den Augen, ach, da stimmt was nicht mit meinem Kind. Die Kinder spüren das, dass da jemand ist, der sie versteht. Und ich glaube, daraus können wir Mütter unglaublich viel schöpfen. Und vor allem uns bewusst werden in erster Linie, dass wir Menschen sind, die fähig dazu sind, die Kinder so zu sehen. Väter sicher auch, die können auch total Liebe geben und eine Bindung haben zu den Kindern. Aber dieses Bauchgefühl, wie ich das sagte, das ist, glaube ich, typisch Mama. Wie war das, als Sie Kind waren mit Ihrer eigenen Mama? Haben Sie da beispielsweise Dinge auch in der Erziehung erfahren, wo Sie sagen, das mache ich genauso wie meine Mutter heute? Oh, das war mir damals sicher nicht bewusst. Und ich weiß noch, als ich jung war, hatte ich gesagt, oh, so wie meine Mutter möchte ich nie werden. Denn meine Mama war wirklich immer für uns da und zu Hause. Und ich habe gedacht, ich mache das auf gar keinen Fall. Das ist so total furchtbar und langweilig. Und ich merke jetzt, wo meine Kinder relativ groß sind, ich bin auch eine Mama und ich bin zu Hause und ich bin froh darüber. Und ich glaube, dass diese ganzen Muster sind in einem nicht so bewusst. Erst wenn man erwachsen ist, merkt man, aha, ich habe das auch von meinen Eltern auch irgendwie gelernt. Und man merkt vor allen Dingen auch, dass die Eltern ja doch in der einen oder anderen Sache dann mal recht gehabt haben damals, ne? Oh ja, ganz bestimmt. Jetzt gerade, wo ich jugendliche Kinder habe, denke ich, okay, damals haben meine Eltern das auch so gemeint. Ja. Also das ist auch ganz wichtig und lehrreich und auch sehr sinnvoll, dass man irgendwann mal merkt, aha, meine Eltern hatten nicht so ganz Unrecht. Ja. Liebe Frau Heck, das war sehr, ja, wie soll ich sagen, fast motivierende Unterhaltung. Ja, man merkt Ihnen richtig an, wie begeistert Sie sind, davon Mutter sein zu dürfen. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich sehr fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Dankeschön, Herr Kellis. Sie auch. Tschüss. Tschüss. You can't touch this. You can't touch this. Wir unterhalten uns heute Abend über die Mütter und mein nächster Gesprächspartner ist jetzt am Telefon, das ist Frank Janowski. Guten Abend, Herr Janowski. Ja, schönen guten Abend. Was haben Sie für Erinnerungen an Ihre Kindheit und Ihre Mutter? Also an meine Kindheit habe ich im Grunde genommen gute Erinnerungen. Allerdings muss man sagen, die war sehr von Dominanz geprägt. Ne? Also meine Mutter wurde im Grunde genommen von meinem Vater unterdrückt. Die hat es dann weitergegeben an mich. Und ich habe im Grunde genommen habe ich zwei Generationen in meiner Familie gehabt. Also meine Oma und meine Mutter, die um ihr Leben betrogen wurden, kann man sagen. Das klingt ja nicht allzu harmonisch. Ich meine, wenn Sie sagen, Sie haben gute Erinnerungen und sagen dann, mein Vater hat meine Mutter unterdrückt, meine Mutter mich, also richtig gut ist das ja nicht, oder? Ja, ja. Ich meinte jetzt mit gute Erinnerungen, meinte ich eigentlich im Grunde genommen, dass man viele Spielkameraden hatte, dass man im Grunde genommen sich auch verflüchtigt hat. Man ist zum Sportplatz gegangen, man war praktisch schon nach der Schule bis abends, bis es dunkel wurde, dann hat man Fußball gespielt oder so. Das meine ich damit. Ne? Also es hat nie an Freunden gefehlt. Nur es war immer irgendwie, zum Beispiel, wenn mein Vater frei hatte, dann war eine ganz drückende Stimmung bei uns zu Hause. Ne? Und darunter hat halt meine Mutter auch leiden müssen. Und wenn ich mal ganz kurz sagen darf, also jeder Tag hatte die gleiche Struktur. Ja. Das war früh um 5 aufstehen, dann uns das Frühstück zu Hause machen, dann Frühstück für die Arbeit beziehungsweise Schule, dann selbst arbeiten und wenn sie zurückkam, ging sie einkaufen, hat alles natürlich mit den Händen rangeschleppt. Ja, und dann ist sie irgendwann um 21 Uhr vom Fernseher eingeschlafen und das ging ein ganzes Leben lang so. Das ist ja nicht nur eine Woche oder so, ne? Ja. Wirklich immer. Ja. Mhm. Wie war das jetzt für Sie als Kind? Wenn Sie mal was auf dem Herzen hatten oder wenn Sie irgendwas bedrückt hat oder so, konnten Sie dann zu Ihrer Mutter gehen? Oder sind Sie ja vielleicht dann zu Ihrem Vater oder haben Sie mit Freunden lieber gesprochen? Nee, meine Mutter, die war schon warmherzig, ne? Das ist, also im Grunde genommen kann man sagen, ich war ein Mama-Hampel, ne? Weil wenn irgendwas war, dann immer zu meiner Mutter und dann hat sie ihr bisschen Haushaltsgeld, hat sie auch noch was abgeknappt und hat mir was zugesteckt und so. Das ist eben, weil mein Vater sehr dominant war. Ne? Wir haben dann mehr oder weniger doch zusammengehalten. Ne? Wenn da noch jemand ist, der... Ja. Das heißt also, ich schließe jetzt aus dem, was Sie erzählen, dass Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater nicht so doll war. Nee, das war nicht doll. Das war überhaupt nicht gut. Ne? Und je älter ich wurde, also nachher als ich jugendlich wurde, dann ging es ja auch ein bisschen los mit Alkohol, das war eine typische DDR-Karriere im Grunde genommen. Ne? Ja. Als Jugendlicher, dann sitzt man da zusammen in irgendeinem Zimmer und dann, ja, was macht man? Man hört Rockmusik und trinkt. Und dann wurde ich irgendwann immer mutiger und dann habe ich mich aufgebaut vor ihm und so, das war nicht gut. Erst später nachher, als er krank wurde, schwer krank, kurz vor seinem Tod, Schlaganfall und so weiter, da haben wir uns dann wieder Campino und seinem Lied singt, ne? Kurz vorm Tod ja. Uns ausgesöhnt. Ne? Habt ihr euch wieder zusammengerauft? Sozusagen, ne? Ja, und ja. Das Verhältnis zu ihrer Mutter, wie ist das dann über die Kinder- und Jugendzeit hinaus? Wie hat sich das entwickelt? Das ist, also im Grunde genommen hat sie mir auch immer finanziert. Selbst als ich hier schon gelebt habe, ne, die letzten 25 Jahre, wenn irgendwas war, die war immer da. Also, ja gut, finanziell ist ja das eine, aber das andere ist ja, sind Sie dann auch, als Sie älter waren, noch hingegangen, wenn irgendwas war und haben gesagt, Mama, ich brauche mal deinen Rat? Ja, den hat sie mir eigentlich immer gleich mitgeliefert, ne? Deswegen habe ich mich immer eigentlich dagegen gesträubt, gegen ihre Ratschläge. Also auch Ratschläge, die man gar nicht haben will. Ja, genau, so ist es, ne? Obwohl es, im Nachhinein muss man sagen, wenn ich immer auf sie gehört hätte, ja, dann hätte nicht alles geklappt bei mir, ne? Aber man hört halt nicht, ne? Ja, das weiß man in dem Alter dann noch nicht. Später wird einem das dann klar, dass die Eltern ja manchmal doch recht haben, ne? Ja, das stimmt. Ist denn, Sie haben natürlich jetzt aus Ihrer Erfahrung, wenn bei Ihnen zu Hause ab und zu der Haussegen auch schief hing, ist das vielleicht schwierig zu beantworten. Aber wir wollen ja in unserer Sendung auch so ein bisschen der Frage nachgehen, was ist das Spezifische, das Besondere, was Mütter ihren Kindern mitgeben und auf der anderen Seite das, was Väter ihnen mitgeben. Also ist das so die väterliche Strenge und die mütterliche Herzlichkeit oder gibt es da auch ganz andere Sachen? Ja, auf jeden Fall die Herzlichkeit hat meine Mutter mir mitgegeben. Zum Beispiel, ich sag's mal so, man sieht es am besten daran, wenn ich eine Partnerin hatte, die eine hatte ich 9 Jahre, die andere hatte ich 7, ne? Mhm. Ich habe mich da im Grunde genommen, also ich habe es nicht fertig gebracht. Wir hatten da ein Haus in Spessart bei Lohr und ich habe es nicht fertig gebracht zu gehen, obwohl es das Beste für mich gewesen wäre, ne? Ja. Ich habe es nicht fertig gebracht, weil ich habe gewusst, wenn ich jetzt auf diese Tür gehe, tut die sich möglicherweise was an. Man hat zu wenig an sich gedacht, ne? Also Sie meinen schon, man muss auch mal sich selber in den Mittelpunkt erstmal rücken. Absolut, ne? Darf ich fragen, haben Sie selber Kinder? Nein. Möchten Sie gerne? Nein, jetzt ist es ein bisschen spät, weil ich bin ja hier nicht Sarah Connors Vater oder so, ne? Also jetzt ist es zu spät mit dem in dem Alter. Aber allerdings hatte ich ursprünglich das Ziel wie jeder junge Mensch, deswegen bin ich gleich 3 Jahre gegangen, um gleich mit 19 wegzukommen, zur NVA damals, ne? Ja. Weil ich wollte da eigentlich wirklich eine Familie gründen und ja, Jungvater sein. Wovon träumt man denn? Jungvater sein, vielleicht sogar noch mit der Tochter zur Disco gehen irgendwann, ne? So Spinnereien hat man im Kopf, wenn man jung ist. Hm? Ja, aber Sie sagen, das wird jetzt nichts mehr. Naja. Ja gut, meine Frau oder Ex-Frau besser gesagt, die Judith, die hat ein Kind verloren im 4. Monat, ne? Okay. Das wäre meins gewesen, ja. Ja. Ja, Frank Janowski, das war mal ein bisschen anderer Blick. Wir haben ja heute sehr viele gehabt, die von einer sehr schönen Kindheit und einer sehr unbeschwerten Kindheit berichtet haben. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie so offen auch mal ein bisschen erzählt haben, dass das ja auch nicht immer nur alles Gold ist, was glänzt. Und ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Ja, vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bei uns dreht sich heute Abend weiter alles um die Mütter und meine nächste Gesprächspartnerin ist jetzt in der Leitung und die heißt Ulrike Biesenbach. Guten Abend, Frau Biesenbach. Guten Abend, Herr Kelle. Ja, wie war Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter? Ja, also ich habe eigentlich eine super Mutter, die hatte Zeit für mich, die hat sich gekümmert, die hat mir alles ermöglicht, was so in ihren Kräften stand. Also wir haben auch jetzt noch ein super Verhältnis. Wir wohnen Gott sei Dank in räumlicher Nähe, aber nicht direkt in einem Haus, was alles auch ein bisschen entspannter macht, finde ich. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als während Ihrer Kindheit, als sei, sagen wir mal, Ihre Mutter eher so der Typ gewesen, der auch mal was erlaubt und der mal ein Auge zugedrückt hat. Ja, Mutter ja, Vater eher strenger. Ja? Das ist ja eigentlich eine ganz gute Mischung, ne? Einer, der ein bisschen so für den Spaß zuständig ist und einer für die Strenge. Ja, genau. Genau. Also, meine Mutter, die hat dann eher so mal Verständnis für uns Kinder gehabt und gesagt, ach ja, geht doch mal zu der Fete oder wir sind hier halt auf dem Lande, ich musste immer gebracht werden, hat immer ein gutes Wort eingelegt, dass ich gefahren werden konnte, als ich noch keinen Führerschein hatte. Mhm. Und auch sonst hat sie mir ziemlich viel ermöglicht und sich eingesetzt und war halt auch immer da für uns Kinder. Ja, sie war halt nicht mehr berufstätig, hat halt zu Hause gearbeitet, also musste nicht außer Haus. Und von daher war sie immer so als Ansprechpartner da. Und das habe ich sehr positiv empfunden und gesagt, wenn ich mal Kinder habe, möchte ich das ähnlich machen, weil es tat uns einfach gut. Und Sie haben Kinder? Ja, 2 Söhne. Und haben Sie denn, sagen wir mal, auch von den Erziehungsmethoden und von dem, was Ihre Mutter Ihnen somit auf den Lebensweg gegeben hat, auch Dinge übernommen, die Sie jetzt an Ihre Kinder weitergegeben haben? Teilweise. Ich bin vielleicht noch ein bisschen liberaler als meine Mutter. Sie war auch gut eine ganz andere Generation. Doch im Groben so, dass ich für meine Kinder bin, dass ich auch immer ein offenes Ohr habe, auch für Sachen, die schon mal vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind, was man erst nicht so versteht, was vielleicht Freunde angeht und so. Aber da habe ich auch immer versucht, für die Kinder ein offenes Ohr zu haben. Ich denke mal, es ist auch gelungen, denn sie kommen auch jetzt, obwohl sie im Studium sind, immer gerne nach Hause und erzählen auch viel. Also ich denke mal, da habe ich viel von meiner Mutter noch mit übernommen und auch gelernt. Gibt's denn auch Sachen, wo Sie explizit sagen, so, das habe ich bei meinen Kindern aber bewusst anders gemacht als meine Mutter mit mir? Also ich weiß, bei uns zu Hause war, sagen wir mal, immer, wenn ich seltsame Musik hörte, und damals war seltsame Musik eben Beatles oder Rolling Stones, da haben meine Eltern gesagt, was ist das für Quatsch und was ist das für Kram? Ja, und dass man dann aber selber, wenn man Kinder hat und die kommen jetzt plötzlich mit Sachen an, die man selber komisch empfindet, dass man aber sagt, komm, lass sie doch, jede Zeit hat ihre Musik auch und ihre Kultur. Ja, also genauso war es bei uns auch. Mein Sohn, der Jüngere, hört gerne Reggae. Der war auch auf Jamaika letztes Jahr mit meinem Mann. Und es ist nicht meine Musik. Aber wenn er das mal einen Moment hören will, auch mal ein bisschen lauter, ist kein Problem. Ja. Und da haben meine Eltern schon andere Musikrichtung gehabt, klar. Volksmusik eher und waren dann nicht so tolerant. Also wie gesagt, ich habe nicht alles übernommen von meinen Eltern, aber doch so die grobe Richtung. Ja, so die grobe Ausrichtung, dass ich halt offen bin für meine Kinder und denen möglichst viel ermöglichen möchte. Also so, was ist denn so außer dem Dasein und dem offenen Ohr, was ist denn so das, was eine Mutter jetzt speziell ihren Kindern fürs Leben so mitgibt? Ja. Kann man da so vielleicht einen Schuss Emotionalität, dass man sagt, auch mal mit dem Herzen denken und nicht nur mit dem Verstand oder so. Gibt's irgendwelche Geschichten, wo Sie sagen, das war mir ganz wichtig? Ja, ja gut, wenn man ein offenes Ohr hat, dann denkt man ja eigentlich auch schon mit dem Herzen. Man versucht ja, die Kinder zu verstehen und denen irgendwie, ja, sag ich mal, eine glückliche Kindheit zu ermöglichen. Ja, ich habe immer versucht, mich in die Kinder reinzudenken das Gefühl zu vermitteln, hier ist jemand, der versteht dich, da brauchst du keine Angst vor haben, auch wenn mal die Klassenarbeit zersägt wurde, komm nach Hause, wir reden drüber, wir versuchen gemeinsam Lösungen zu finden. Natürlich nehme ich sie auch in den Arm oder sie kommen auch selber an und umarmen mich und meinen Mann, wenn sie von der Reise zurückkommen oder von irgendwoher. Also da ist auch schon so ein sehr herzliches Verhältnis. Jetzt. Und wie ist das bei Ihnen mit Ihrer Mutter? Sie haben gesagt, Sie wohnen nicht so weit auseinander, man hat immer noch ein gutes Verhältnis. Wenn Sie mal irgendwas bedrückt, gehen Sie dann auch zu Ihrer Mutter und sagen, komm Mama, wir trinken mal einen Tee und lass uns mal reden. Ja, doch. Doch auch. Also kommt noch vor? Ja, kommt. Seltener, weil ich will sie jetzt auch altersmäßig, weil sie jetzt auch schon weit über 70 ist, nicht so sehr belasten mit irgendwelchem Kleinkram. Aber wenn mal irgendwie ein bisschen was Größeres sein sollte oder sie merkt dann auch, wenn ich mal schlecht drauf bin, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, auch so beruflich, dann hat sie auch gesagt, komm, sollen wir mal reden. Und doch, ab und zu ist das auch. Man muss natürlich abwägen, mit welchen Dingen konfrontiert man sie, weil sie, wie gesagt, auch jetzt schon älter ist. Und sie ist auch eine Person, die macht sich immer sehr schnell Gedanken und schaukelt das hoch. Also da will ich sie jetzt nicht zu sehr belasten. Hm. Aber die Möglichkeit ist immer noch da, dass sie das auch zulässt, dass wir uns unterhalten. Ja, das war Ulrike Biesenbach, die mit ihrer Mutter ein herzliches Verhältnis aufrechterhalten hat, weit über die Kinderzeit hinaus. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Danke ebenso, Herr Keller. Tschüss. Und bei uns geht es weiter um das Muttersein, um den Muttertag und darum, was Mütter so unverwechselbar macht. Und ich habe jetzt eine Mutter am Telefon und die heißt Rita Schmeer. Guten Abend, Frau Schmeer. Guten Abend, Herr Kelle. Sie sind Mutter, aber die Zeit, als Sie noch Windeln gewechselt haben, ist schon eine Weile her, oder? Ja, meine Kinder, die sind jetzt fast 30 und 32 Jahre und somit dem Gröbsten entwachsen. Ja, und kommen die denn jetzt auch mit 30 immer noch am Sonntag zu Ihnen, weil Sie den besten Apfelkuchen machen? Also eigentlich nicht. Sie kommen öfters, aber sie sind schon sehr abgenabelt. Sie haben jetzt Freundinnen und mein jüngerer Sohn, der heiratet jetzt auch schon im Juni diesen Jahres. Und gibt's vielleicht bald Enkel, dann geht's wieder los von vorne. Ja, ich hoffe, ich bete, dass es bald Enkel gibt. Und der Ältere, der kommt öfters, der Thomas, und unterstützt mich auch hier in meiner Arbeit, in meinem Haus, weil ich ein paar Ferienwohnungen habe. Mhm. Und mein Mann ist vor 3 Jahren leider verstorben. Ja. Und nun unterstützt er mich sehr. Und es ist einfach schön, wenn man die Früchte dann schon sehen darf. Ja, so soll das ja eigentlich auch sein. Das ist ja so die optimale Vorstellung, dass man sich um die Kleinen kümmert und dass später, wenn die groß sind, dass die dann aber auch ein Auge auf einen selbst haben. Ne? Ja, ja. Wenn Sie zurückdenken jetzt an die Zeit, als Sie, sagen wir mal, aktiv als Mutter rund um die Uhr zur Verfügung standen, wie war denn das bei Ihnen zu Hause? Waren Sie eher eine strenge Mutter? Also ich musste eigentlich schon der strengere Part sein, weil mein Mann, der war beruflich sehr eingespannt und war eigentlich dann nur am Abend vor dem Abendessen, vor dem Schlafengehen der Kinder, kam er dann immer zum Abendessen und da war er eigentlich dann der Schokoladepapa. Ja, da sind wir ja alle irgendwie. Ganz klar, wir sind für die schönen Stunden zuständig und Mama für den Alltag. Ja, ja, so ganz genau. So war es also bei uns auch. Und aber das ist ganz gut gelaufen und so haben wir das auch ausgemacht und geplant. Also, dass ich einfach ganz für die Kinder da bin und er sorgt sich für die Familie und dass die Finanzen stimmen. Gell? Klar. Und was war denn bei der Erziehung Ihrer Kinder für Sie wichtig? Also was haben Sie überlegt, was Sie denen fürs Leben mitgeben wollen als Mutter? Ja, es war wichtig, die Ehrlichkeit, das Vertrauen, offen zu sein, also nicht so im Hinterhalt, also einfach, dass sie gut durchkommen durchs Leben. Das war mir, es war mir wichtig, dass sie einen Glauben, dass sie im Glauben erzogen wurde. Mhm. Also mein Mann war jetzt nicht so im Glauben erzogen wie ich, ja. Aber er hat es unterstützt und da bin ich ihm ewig dankbar. Ja. Und sie haben sich zwar dann mal ein bisschen abgewendet vom Glauben, mhm, und so ganz offensichtlich, also von der Pubertät, schon später, 17, mit 17, 18, ja, sind sie so ein bisschen ihre eigenen Wege gegangen, aber ich habe das Gefühl, sie kommen gerade so in etwa wieder zurück. Das ist ja eine Erfahrung, die man auch sehr oft macht. Also man hört das ja auch sehr viel, dass dann irgendwann die Kinder nach der Kommunion oder nach der Konfirmation evangelisch sind, dass sie dann erstmal genug haben von all dem und ja, dann hat man Freundin, ja, und die Welt kennenlernen und alles. Genau. Und sobald das Leben dann aber wieder in die Bahn geht, wo man selber heiratet oder wo es vielleicht einen Trauerfall gibt, denkt man wieder über die eigentlichen Dinge nach. Ne? So ist es. Und ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht gewesen, dass er auch wirklich kirchlich heiraten will, der Florian, gell? Ja. Ja, und da freue ich mich natürlich schon. Ja, dann hat das also auf jeden Fall schon mal funktioniert. Und wie ich jetzt Sie so kennenlerne, denke ich, all die anderen Dinge auch, oder? Sie sind ganz, ganz zufrieden und stolz. Doch. Sie haben jeder einen guten Beruf gelernt und sind sehr treu. Also die Treue, das war auch noch etwas. Die Beständigkeit. Ja. Die Bodenständigkeit, also wir sind beide sehr bodenständig, mein Mann gewesen und ich auch. Und das haben sie übernommen und sind in ihren Lehrfirmen sozusagen heute noch und haben sich da emporgearbeitet. Ja. Ja. Wenn Sie zurückblicken jetzt so auf Ihr Leben, hat es mal einen Moment gegeben, wo Sie sich gewünscht hätten, vielleicht auch einen anderen Lebensweg, dass Sie gesagt hätten, ich hätte ja auch Karriere machen können, ich hätte ja auch Professorin werden. Nein, nie. Also ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich in unserem Haus eben meine Arbeit verrichten konnte, dadurch, dass ich die Vermietung habe, Vermietung an Feriengäste, und dass ich einfach für meine Kinder dadurch immer präsent war. Und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt so im Nachhinein, dass die Kinder einfach, wenn sie von der Schule kommen oder wovon auch immer, dass die Mama da ist. Ja. Das war für mich ein ganz wesentlicher Punkt bei der Erziehung. Es gibt ja heute bei vielen jungen Frauen eher so eine zögerliche Haltung. Also wird ja immer spät, wenn man Kinder kriegt überhaupt, dann geht's erst immer später los, weil es immer einen Grund gibt, warum es jetzt gerade nicht passt. Und es gibt aber auch Frauen, die sagen, nee, ich will mich selbst verwirklichen, ich verzichte ganz auf Kinder. Haben Sie für so eine Haltung Verständnis? Nicht wirklich, muss ich sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich fühle halt ganz anders. Also ich wollte wir wollten beide unbedingt Kinder und hätten da alles auf uns genommen und haben es auf uns genommen, denn mir ist es versagt geblieben durch eine unglückliche OP, dass ich selber Kinder kriegen konnte und wir haben dann zuerst unseren Thomas adoptiert und dann, welch ein Wunder, 2 Jahre später ist dann noch ein Brüderchen gekommen und das hat die gleiche Mutter geboren und diese Mutter wollte unbedingt, dass das Geschwisterchen auch in unsere Familie kommt und dadurch haben wir also ein Geschwisterpärchen, also ein 2 Jungs, die praktisch Halbgeschwister sind. Und sie lieben sich und sie gehen durch dick und dünn miteinander. Ja. Und das ist natürlich für uns wunderbar. Das kann ich mir vorstellen. Liebe Frau Schmier, das war ganz interessant und man merkt auch in dem Gespräch, dass Sie da wirklich in sich ruhen und ein sehr erfülltes Leben nicht nur gehabt haben, sondern nach wie vor haben. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne, Herr Kelle. Schönen Abend noch. Wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Um die Mütter ging es heute Abend in der Schwarzen Stunde auf King FM. Ich bedanke mich für gute Gespräche mit Ihnen und natürlich bei allen anderen auch fürs Zuhören. In der kommenden Woche machen wir genau an diesem Punkt weiter, denn dann geht es um die Väter und die Männer insgesamt, denn um die kümmert sich dieser Staat mittlerweile auch nicht mehr.